Und dann fuhren die drei zum Alexanderplatz ins Polizeipräsidium, mussten durch viele Korridore laufen und an unzähligen Zimmern vorbei. Und schließlich fanden sie den Kriminalwachtmeister Lorje, der frühstückte gerade. Emil meldete sich. Aha, sagte Herr Lorje und kaute. Emil Stuhlbein, jugendlicher Amateurdetektiv, Telefone schon gemeldet. Der Kriminalkommissar erwartet, will sich mit dir unterhalten. Komm mal mit. Tischbein heiß ich, korrigierte Emil. Jacke wie Hose, sagte Herr Lorje und biss von neuem in die Stulle. Wir warten hier auf dich, meinte der Professor. Und Gustav rief Emil nach. Mach schnell, Mensch. Wenn ich jemanden kauen sehe, kriege ich immer gleich Hunger. Herr Lorje spazierte durch mehrere Gänge, links, rechts, wieder links. Dann klopfte er an eine Tür. Eine Stimme rief, herein! Lorje öffnete die Tür ein wenig und sagte kauend, der kleine Detektiv ist da, Herr Kommissar, Emil Fischbein, Sie wissen schon. Tischbein heiße ich, erklärte Emil nachdrücklich. Auch ein hübscher Name, sagte Herr Lorje und gab Emil einen Stoß, dass er in das Zimmer purzelte. Der Kriminalkommissar war ein netter Herr. Emil musste sich in einen bequemen Sessel setzen und die Diebsgeschichte haarklein und von Anfang an erzählen. Zum Schluss sagte der Kommissar feierlich, so, und nun bekommst du auch dein Geld wieder. Gott sei getrommelt! Emil atmete befreit auf und steckte das Geld ein. Und zwar besonders vorsichtig. Lass dir es nicht wieder klauen,